Die nächste Band, meine Damen und Herren, den Besuchern vom Vorsonntag noch bekannt, kommt aus Frankfurt am Main. Vanietula, das ist richtig so, ja, man muss das ein bisschen lernen. Drei Mitspieler, Heinz Kühne, 19, Gitarre, Flöte, Harfe, Gesang, Hermann Beckert, 18, Bass, Gitarre, Gesang und Thomas Görten, 18, am Schlagzeug, Perkussion und Gesang. Gründungsjahr 1970, Stilrichtung Rock. Die Eigenkompositionen werden selbst angesagt.